WDR 5. Neugier genügt. Also ich war in der Schweiz in einem französischen Restaurant und ich hatte Schnecken gegessen und meine Schwester Penny hat mir angerufen. Sie hat gefragt, was machst du, wie geht's? Und ich habe geantwortet, alles gut und ich esse Schnecken. Das ist sehr gourmet, sehr teuer und es schmeckt auch sehr gut. Das war am Nikolaustag 2006. Maria, damals eine vielgereiste Sprachwissenschaftlerin, arbeitete bei der EU in Brüssel als Übersetzerin und hatte eine Gruppe griechischer Parlamentarier nach Genf begleitet. Ihre 2 Jahre jüngere Schwester Penny war zu der Zeit in ihrer Heimatstadt Korinth als Lehrerin angestellt, hatte aber seit Monaten von ihrer Schule kein Gehalt mehr bekommen. Sie hat gesagt, du weißt, heute, ich bin in unser Elternhause und es hat geregnet und wir haben viele Schnecken in der Garten. Wenn du willst, könnte ich diese Schnecken in der Schweiz exportieren. Und sie hat gelacht. Aber danach war das unsere Idee, um etwas anderes zu machen. Etwas anderes, das kann man wohl sagen. Die beiden Schwestern fassten einen folgenschweren Entschluss. Aus den beiden Akademikerinnen wurden Farmerinnen, Züchterinnen von Nutztieren. Hallo, ich heiße Maria Vlachu und ich arbeite mit Schnecken. Und zwar mit solchen, die zoologisch zur Spezies Helix pomatia gehören. Man kann es aber auch einfacher sagen, es geht um Weinbergschnecken. Mit Millionen davon haben die Schwestern Vlachu in Griechenland ein lukratives Geschäft entwickelt. Mitten in der Krise machen sie mit Kriechtieren Kohle und vielen Landsleuten Hoffnung. Denn die Vlachu-Schwestern vermarkten nicht nur die Tiere selber, sondern auch ihr Wissen über die Schneckenzucht. Know-how-Transfer heißt dieses Geschäftsmodell, das die Schwestern in Griechenland, aber auch anderswo in Europa anbieten. Die ersten Kontakte knüpft meist Maria, die Ältere, Jahrgang 1980, weltgewandt und sprachbegabt. I speak, of course, except the Greek, English. Ich spreche außer Griechisch natürlich Englisch. Ein bisschen Deutsch. Aber mein Deutsch ist schlecht. That is why I chose. Darum wechsle ich jetzt ins Englische. Dann kann ich noch Französisch, Portugiesisch, Spanisch, Italienisch. Ich spreche Türkisch, Niederländisch, verstehe Rumänisch. Ich verstehe viele Sprachen, weil ich Sprachwissenschaften studiert habe und in insgesamt 7 Ländern gelebt habe. Marias Schwester heißt eigentlich Panagozia, aber alle sagen Penny. Jahrgang 1982, abgeschlossenes Lehramtsstudium für Italienisch und Spanisch. Auch sie ist clever und geschäftstüchtig, aber viel bodenständiger als Maria und sehr naturverbunden. Maria fühlt sich in Business-Kostüm und Pumps am wohlsten. Penny trägt dagegen lieber robuste Hosen und Gummistiefel. My responsibilities in this company is to collaborate with snail farmers. Ich bin in unserer Firma für die Zusammenarbeit mit den Schneckenzüchtern verantwortlich. Wir haben eben die Möglichkeit, unseren Vorlieben getrennt nachzugehen. Maria ist für die Produktlinie zuständig, für den Verkauf, und ich bringe unser Wissen zu den Schneckenzüchtern in Griechenland, Zypern. Wir betreuen auch eine Schneckenfarm in Deutschland. Also we have a snail farm in Germany. We're completely different with Penny. We have Penny und ich sind völlig verschieden. Wir haben komplett unterschiedliche Persönlichkeiten. Black and white, white and black. Wir sind wie schwarz und weiß, aber wir haben kleine graue Gemeinsamkeiten in unseren Vorlieben. Literatur, Fremdsprachen, wir sind beide extrovertiert und wir mögen Kultur. And snails, of course. Und Schnecken natürlich. Es ist sehr gut, mit meiner Schwester zusammenzuarbeiten. Natürlich streiten wir auch mal, wie alle Geschäftspartner, aber nie in der Firma. Sometimes we disagree, but it is normal also to disagree. Die Firma. Um die zu gründen, brauchten Maria und Penny Unterstützung, finanzielle Anschubhilfe, Startkapital eben. Well, the first capital came from our family. 15.000 Euro. 15.000 Euro. Unser Vater hat uns das Geld geliehen. Als Darlehen, das wir aber nie zurückgezahlt haben. Weil er so stolz auf uns war, hat er nie wieder nach dem Geld gefragt. Mein Vater war Theaterdirektor. Jetzt ist er im Ruhestand. Meine Mutter war Unternehmerin. Sie hatte mehrere kleine Firmen, die Dinge importiert haben. Vor allem Kleidung aus Italien und Küchenzubehör aus Deutschland. Vielleicht haben wir von ihr den Unternehmergeist. Aber auch ihre erste Reaktion war eine Mischung aus Überraschung und ein wenig Skepsis. Da hatte sie alles dafür gegeben, dass ihre Kinder studieren und gut ausgebildet sind. Und dann wollen die sowas wie Bauern werden? Now that you studied, you will become farmers. Nun denn, das erste Stück Land haben wir von unserem Großvater bekommen. Er war ja schließlich Bauer. Aber es hat lange gedauert, ihn zu überzeugen. Das muss man verstehen. Er hat jahrelang Orangen angebaut und nun sollten da Schnecken hin? And now you want to put snails. Why snails? Schnecken! Schließlich haben wir unser erstes Grundstück von ihm bekommen. So the first farm we got it from him. Und so entstand die Firma. Sie heißt Ferreikos und liegt im alten Teil der Stadt Korinth auf dem Peloponnes. Die geschichtsträchtige Umgebung passt. Schließlich werden Weinbergschnecken bereits seit der Antike gegessen. Heutzutage offenbar mit so großem Appetit, dass sie mittlerweile unter das Washingtoner Artenschutzabkommen fallen. Daher stammen die meisten Schnecken, die als Delikatessen auf dem Teller landen, aus Schneckenzuchtfarmen, wie eben Ferreikos. Übrigens ein zusammengesetzter Begriff aus den altgriechischen Worten phero, das bedeutet tragen, und oikos, das Haus. Mehrere hundert Tonnen exportieren die Schwestern nun jedes Jahr, pur oder verarbeitet. Das ist enorm, wenn man bedenkt, dass jede Schnecke nur etwa 5 Gramm Fleisch ergibt. 5 Gramm! Ein winziger Ertrag und doch ein großes Geschäft, bei dem die Zucht bei den Flachos nur noch einen kleinen Teil ausmacht. Before we were dealing with snail farming only and then we moved into canning. Früher waren wir nur in der Zucht von Schnecken aktiv, aber dann sind wir ins Konservengeschäft eingestiegen. Wir haben Fertiggerichte mit Tomatensauce, marinierte Schnecken mit Joghurtsoße, wir haben verschiedene Nudelgerichte mit Schnecken, Suppen, Risotto, Sachen, um das Leben der Leute einfacher zu machen. Soups with snails. And risotto business, I mean, wir haben also unseren Schwerpunkt von der landwirtschaftlichen Zucht hin zur Lebensmitteltechnologie geändert. We moved, für qualitätsbewusste Konsumenten. From the agronomist to the food technologist to the quality control people. So we hired other people. Und die griechischen Schwestern haben dabei einen weiteren Plan umgesetzt. Sie bringen anderen bei, wie man Schnecken züchtet. Wasser- und Bodenqualität sind wichtig. Wie viel Platz? Im Schnitt 5.000 bis 7.000 Quadratmeter, also etwa ein Acker von der Größe eines Fußballplatzes. Wie viel Startkapital? Mindestens 15.000 Euro. Wie viel Zeit bis zum ersten verdienten Geld? Ein gutes Jahr, mindestens. Maria und Penny vermarkten das Wissen, das sie sich auf einer Schule für Schneckenfachkunde in Italien angeeignet haben. Sie bieten Kurse an und begleiten Neufarmer beim Start ins Business. Wir arbeiten heute mit mehr als 200 Schneckenzuchtbetrieben zusammen und wir kaufen vertraglich vereinbart ihre gesamte Produktion auf. Das bedeutet, dass wir hier mehr Leute brauchen, Arbeiter, die die ankommenden Schnecken kontrollieren und in Netze für den Export verpacken. Den ganzen Tag rappeln in einer alten Lagerhalle in Korinth abertausende Schnecken übers Fließband. We export them fresh, alive, like you see here outside. Wir exportieren sie frisch, lebend. Man sieht das hier draußen. Sie sind auf Paletten, in Plastikkisten und Netzen, in denen sie Luft bekommen und nicht sterben. Where they can take air not to die because they are alive. Wir exportieren sie auch in Dosen und wir exportieren auch gefrorene Schnecken. And we also export them frozen. Mehr als 90% ihrer Schnecken und den Produkten daraus exportieren die Schwestern ins Ausland. Maria und Penny sind mit ihrem Geschäftsmodell wirklich sehr erfolgreich. Yes, we won several prizes. Wir haben schon einige Preise gewonnen. 2011 und 2012 wurden wir als beste Jungunternehmer Griechenlands ausgezeichnet. Dann waren wir nominiert als beste Führungskräfte Griechenlands und ich gehöre zu den 40 besten Führungskräften unter 40 in Europa. The European 40 under 40. Wir haben unsere Branche bereits in Brüssel vertreten, Penny auch die weiblichen Unternehmerinnen bei der Europäischen Kommission. And Penny Women Entrepreneurship in Brussels, the European Commission. We won the business. Wir haben außerdem den Europäischen Wirtschaftspreis gewonnen. Many, many. Ach, einfach viele, viele Auszeichnungen. Und jede Auszeichnung machte die Schwestern etwas bekannter und etwas erfolgreicher. People that they come to us, they belong to three segments. Wir haben drei Arten von Kunden. Da sind die klassischen Landwirte, die etwas anderes versuchen wollen. Dann junge Leute, die Unternehmer werden wollen und in der Schneckenzucht ihre Chance sehen, Griechenland nicht verlassen zu müssen. Und natürlich Investoren. And we also have investors. Mittlerweile sind die Schwestern griechenlandweit bekannt, in ihrer Heimatstadt Korinth sogar regelrecht berühmt. Jeder hier ist stolz auf die Flachus und niemand lacht mehr abfällig darüber, dass sie mit einem Tier Gewinne machen, das für sein sprichwörtlich langsames Tempo verspottet wird. Denn die Menschen haben es selbst erlebt. In der schlimmsten Rezession, die Griechenland je erlebt hat, kamen Maria und Penny aus der Krise auf der Kriegsspur. Heute werden sie ehrfurchtsvoll die Schneckenköniginnen genannt. Zwei Regentinnen, die ihr Herrschaftswissen teilen. Wenngleich sie nicht jeden für geeignet halten, Schnecken zu züchten. One of the first things that someone needs in order to do this business is to be patient. Well, anyway, I mean, since we are Greeks, we have to be patient. Zuallererst muss jemand, der in dieses Business einsteigen will, eins sein. Geduldig. Wir müssen geduldig sein, seit wir Griechen sind. Wir sind da ein bisschen vorbelastet durch unsere Bürokratie. Imagine that it took us months to open this company. Es hat uns zum Beispiel Monate gekostet, diese Firma zu eröffnen. Dazu kommt, dass Schnecken ziemlich langsame Tiere sind. A very slow animal. Und auch das bedeutet, dass du ziemlich geduldig sein musst. Schnecken sind Lebewesen. They're a bit like human beings. Man findet ein paar Ähnlichkeiten zum Menschen. Sogar wenn sie anfangen zu flirten. Even when they start by flirting. I mean by. Dann beißen sie sich gegenseitig vorsichtig in den Nacken. By giving small bites to each other necks. Weinbergschnecken lassen sich Zeit. Bei so ziemlich allem. Allein das Vorspiel zur Paarung dauert bis zu 20 Stunden. Und Weinbergschnecken sind Zwitter, also Männchen und Weibchen in einem. Das hat beim Sex ungeahnte Vorteile, denn sie können begatten und begattet werden. Und das sogar gleichzeitig. Allerdings, Weinbergschnecken legen nur etwa 40 Eier. Also zum Vergleich, die gartenplagende Nacktschnecke bringt es auf 400. Ansonsten sind Weinbergschnecken ziemlich anspruchslos, soziologisch Einzelgänger. Sie mögen es feucht und schattig. These fences have vegetables that this is for the nutrition of the snails. Auf Holzkonstruktionen wachsen Pflanzen, von denen sich die Schnecken gerne ernähren. Radis, for example, is one of the plants that is very often. Rettich ist zum Beispiel oft in Zuchten zu finden oder Klee und Sonnenblumen. Sunflowers, because sunflowers help a lot. Die Sonnenblumen helfen den Tieren zum Beispiel sehr bei der Fortpflanzung. Im Sommer erhalten sie Sommerschlaf und im Winter Winterschlaf. Aber im Frühling und Herbst fressen sie und pflanzen sich fort. Für die Ernte der Schnecken braucht man etwa 20 Tage und ungefähr 3 Leute bei einer Zucht auf 5000 Quadratmetern. Wir ernten früh morgens, denn die Schnecken sind nachtaktiv und daher kann man abends nicht ernten. Das würde die Tiere stressen. Auf die Erntehelfer wird weniger Rücksicht genommen. Das Schneckenpflücken ist körperlich recht anspruchsvoll. Die Holzkonstruktionen, auf denen die Schnecken leben, sind nur etwa kniehoch. Die Arbeit findet also gebückt statt. Analog der Furchen eines Gemüseackers ziehen sich Gestelle über das Gelände, schnurgerade, etwa 70 Meter lang. Allerlei Pflanzen wuchern am Holz und Kraftfutterreste liegen herum. Über den Brettern hängen Schläuche und auch auf der Erde sind sie verlegt, Wie kleine Sprinkleranlagen halten sie die Zucht feucht. Auf den Brettern kreucht das Schneckengetier, lautlos und schleimig. Das ganze Gelände ist von einem blickdichten Zaun umgeben, 2 Meter hoch, am oberen Rand mit Stacheldraht versehen. Denn die Schneckenzucht ist kein Spleen, sondern ein Geschäft, mit dem sich Geld verdienen lässt. Ganz im Norden zum Beispiel wurde 2011 in der Nähe von Thessaloniki eine Riesenfarm gegründet. Ihre Fläche entspricht nicht einem, sondern 7 Fußballfeldern. Und es sind 4 Männer mittleren Alters, die diese Farm mit Hilfe der beiden Schwestern aus Korinth auf die Beine gestellt haben. I'm Thodoros Tsaboutzis. I'm the Managing Director of Prime Foods. Ich heiße Thodoros Tsaboutzis und bin Geschäftsführer von Prime Food. Wir sind eine Firma, die die größte Open-Air-Schneckenzucht in Griechenland betreibt, wahrscheinlich die größte in Südosteuropa. Und wir machen das zu viert. Niemand von uns hat vorher Landwirtschaft betrieben. Ich habe zum Beispiel jahrelang als Bauingenieur gearbeitet. Ganz am Anfang haben wir mit Ferreikos die Pläne entworfen. Ich denke, wir kommen gut miteinander aus. Seit 2011. Damals haben wir uns umgesehen, mit wem wir zusammenarbeiten wollen. Die Schwestern schienen besser organisiert als alle anderen. Auch ihre Kooperation mit dem Internationalen Schneckeninstitut im italienischen Cerasco war beeindruckend. Alles das hat den Ausschlag für unsere Zusammenarbeit mit Penny und Maria gegeben. Letztlich war das keine schlechte Idee. Das dürfte untertrieben sein. Das Quartett hat ein System entwickelt, bei dem sie mit einem Trecker durch die Schneckenfelder fahren können. Automatisierung im Weinbergschneckengeschäft. Und dennoch ist und bleibt das Schneckenfarm-Business kein einfaches, auch wenn die Flachu-Schwestern mithelfen. It's all the difficulty that when you go to the bank you can get 400 euros in cash for a week. Es ist so schwierig, wenn du auf der Bank nur 400 Euro Bargeld pro Woche bekommst. Verstehst du, wir sind eine Firma. Die meisten Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, die uns zum Beispiel Futter liefern, die nehmen keine Kreditkarte. Wenn du denen sagst, ich bezahle dich übers Internet, dann fragen sie zurück, in bar? Das ist im Moment ein Problem für uns. Auf der anderen Seite, die Krise trifft uns alle an irgendeiner Stelle. Die Krise betrifft uns alle. Auf jeden Fall informieren sich in diesen Zeiten viele Menschen über die professionelle Schneckenzucht bei den Schwestern Flachu in Korinth. Pro Woche kommen ungefähr 20 Leute. Es passiert oft, dass Leute in Athen leben, einen Job haben, aber Schneckenzucht funktioniert nicht so, dass du ein paar Tiere hast und dann kommt das Geld. Wie jede andere landwirtschaftliche Produktion braucht diese Zeit. Every production, you need to wait. I am professor. They live in Athens. Ich bin Professorin. Ich lebe in Athen. Wir wollen uns hier über eine Investitionsmöglichkeit informieren. Dann können wir in Griechenland bleiben. Wir hätten ein Einkommen, um hier zu leben, aber man muss bereit sein, Zeit, Geld und Willen zu investieren. Time, money. Und sich sicher sein, dass man es nicht zum Spaß macht. We can deal with it like a joke. Bleibt noch die Frage: Wie schmecken Schnecken eigentlich? Wie Pilze. Wenn du Pilze magst, wirst du Schnecken mögen. Wenn du keine Pilze magst, wirst du niemals unser Kunde werden. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.